Himmelreich verscherzet und verloren, zur Seligkeit erkoren. Also hat Gott die Welt geliebt, mein Herz, das merke dir und stärke dich mit diesen Worten vor diesem mächtigen Panier, erzittert selbst die Hölle.